mein Führer. In diesem Augenblick darf ich Ihnen, mein Führer, die Abschiedsgrüße des ganzen deutschen Volkes übermitteln. Sie fahren jetzt als der Staatsoberhaupt, als unser Führer zu einer befreundeten Nation, um den Besuch zu wiederholen, den der Duce im Herbst hier in Deutschland dem deutschen Volk und Ihnen abgestattet hat. Unsere aufrichtigsten und heißesten Wünsche begleiten Sie. Wir wissen, dass auch dieser Besuch dazu beitragen wird, die feste Achse Berlin-Rom aufs Neue wieder unter Beweis zu stellen. Und wir wissen, dass auch diese Zusammenkunft wieder für den Frieden unserer Völker und den Frieden der Welt von größter Bedeutung sein wird. Denn die beiden größten Männer dieses Jahrhunderts treffen sich. Und diesem Treffen gelten auch heute, mein Führer, die heißesten Wünsche Ihres Volkes. Gott segne Sie bis zu Ihrer Rückkehr.